Du findest etwas schwierig, es scheint dir gar nicht einfach. Nun fehlt dir schon zum Nachdenken der Mut. Dir fehlt ja nur ein Einfall, einen Einfall muss man haben. Nen Einfall und dann geht der Rest ganz gut. So ein Einfall, der kommt sehr oft über Nacht. Es kommt drauf an, was man draus macht. So mancher wurde dadurch schon berührt. Das haben wir nicht gleich zum Ziel, doch wir bringen den Kopf mit ins Spiel, denn dessen wird der Mensch nun mal gerühmt. Ist nun mal zum Nachdenken da. Es wird dir eben nichts geschenkt. Hast du den guten Einfall gehabt, dann sagst du dir jawohl, hurra. Doch das kann nur, wer denkt. Weil manche Leute nachgedacht, hat uns das sehr viel eingebracht. Wir haben Rad und Feuer und Motor. Wenn diese Leute nichts gemacht, nicht mal für uns nachgedacht, so ginge uns das schlecht, stell dir das vor. Ja, du brauchst ja doch nur einmal einen richtig guten Einfall. Nen Einfall und dann geht der Rest ganz gut. Ist wirklich etwas schwierig und scheint mal nicht ganz einfach. Verlässt die meisten Leute schon der Mut. So mancher wurde dadurch schon berühmt. Und hast du mal gut nachgedacht, dann kommst du nur und sagst: Wart, ich hatte einen Einfall heute Nacht. So ein Kopf ist nun mal zum Nachdenken da. Es wird dir eben nichts geschenkt. Hast du den guten Einfall gehabt, dann sagst du dir jawohl, hurra, doch das Einfall und dann geht der Rest ganz gut. Du wirfst die Stirn in Falten und nichts kann dich mehr halten. Der Einfall kommt, das liegt dir doch im Blut. Ja, du brauchst ja doch nur einmal einen richtig guten Einfall. Nen Einfall und dann geht der Rest ganz gut. Du wirfst die Stirn in Falten und geht der Rest ganz gut.